am nächsten Tag gestarrt. So sind wir und so bleiben wir. Und so starten wir. Auf alle Fälle viele Helle. Gelbpfeffer.